ein Schlumpf zur Party geht. Ja, wenn ein Schlumpf zur Party geht, ja, dann bleibt kein Auge trocken, wenn der Schlumpf zur Party geht. Ja, wenn ein Schlumpf zur Party geht, ja, wenn ein Schlumpf zur Party geht, ja, dann bleibt kein Auge trocken, wenn der Schlumpf zur Party geht. Woo! Ja, wenn ein Schlumpf